Zum Tag der Sonne gab es in der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, Pakistan und Nepal die Seminare über die Verdienste vom Präsidenten Kim Il-sung. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen der betreffenden Länder teil. Auf dem Seminar lobpriesen die Redner den Genossen Kim Il-sung, der die unvergängliche Juche-Ideologie begründete, und den 20-jährigen antijapanischen revolutionären Kampf, den 3-jährigen Vaterländischen Befreiungskrieg und die Auseinandersetzung mit dem USA-Imperialismus nach dem Krieg zum Sieg geführt hatte, als hervorragenden Denker und Theoretiker, des siegreichen eisernen Heerführer, unvergleichlich großen Mann und Vater aller Menschen.